für immer verschwunden. Doch schon bald nach Ankunft der Sapiens auf dem australischen Kontinent waren all diese Giganten und auch viele kleinere Tiere ausgestorben. Und ausgestorben heißt Schluss, aus, vorbei. Nicht ein Exemplar war mehr übrig, geschweige denn zwei, die für Nachwuchs hätten sorgen können. Die Art war für immer ausgelöscht. So erging es den Riesenkängurus, den Beutellöwen, den meterlangen Schlangen, den Diprotodons und vielen anderen. Und was war der Grund für dieses Massenaussterben? Kennst du das auch? Du hast etwas verbockt und überlegst ganz kurz, ob nicht vielleicht jemand anders schuld gewesen sein könnte. Sagen wir, du hast mit dem Fußball im Wohnzimmer gekickt und aus Versehen die Lieblingsvase deiner Mutter vom Tisch geschossen. Könnte das nicht vielleicht die Katze gewesen sein? Tja, und genau so behaupten einige Leute, dass Australiens Urzeitgiganten nicht dem Menschen zum Opfer gefallen sind, sondern dem damaligen Klimawandel. Sie sagen, dass die Tiere nichts mehr zu fressen fanden, weil es immer kälter und trockener wurde. Allerdings ist das nur schwer vorstellbar. Zwar stimmt es, dass sich das australische Klima vor 50.000 Jahren veränderte, aber so gewaltig war dieser Klimawandel nun auch nicht. Zumal die Urzeitgiganten schon seit Millionen von Jahren in Australien lebten und all die vorhergehenden Klimaveränderungen bestens weggesteckt hatten. Warum verschwanden sie also so plötzlich und ausgerechnet, als die Menschen auftauchten? Nein, machen wir uns nichts vor. Die einleuchtendste Erklärung ist, dass wir Menschen dieses Massensterben verursacht haben. Aber wie konnten die frühen Sapiens eine solche Katastrophe auslösen? Sie besaßen doch nichts. Weder Gewehre noch Bomben, keine Autos und Lkw, keine Städte und Fabriken. Nur ein paar Steinzeitwerkzeuge. Doch sie hatten drei Trümpfe in der Hand. Sie waren fähig, zusammenzuarbeiten. Sie hatten den Überraschungseffekt auf ihrer Seite und sie kannten sich mit Feuer aus.